Wir standen zusammen, die Brüder vereint. Keiner wird uns schlagen, keiner wird uns brechen. Niemand bietet uns die Stirn, denn wir werden uns rächen. Alles, was ich tue und seh, erinnert mich an dich. Du bist noch gar nicht lange weg, doch ich vermisse dich. Allein in meinem Zimmer wünscht ich mir, ich wäre tot. Ich geh dann in das Licht und bin für immer frei. Ich denk heute zurück an die schöne Zeit. Wir standen zusammen, die Brüder vereint. Keiner wird uns schlagen, keiner wird uns brechen. Niemand bietet uns die Stirn, denn wir werden uns rächen. Ich frage mich jeden Tag, ob es dir jetzt besser geht. Frei vom Schmutz dieser Gesellschaft, alles weg vom Wind verweht. Kannst du mich hören oder sehen, wenn wir den Weg zur Freiheit gehen? Ich weiß, es dauert nicht mehr lang, bevor steht uns ein Neuanfang. Ich denk heute zurück an die schöne Zeit. Wir standen zusammen, die Brüder vereint. Keiner wird uns schlagen, keiner wird uns brechen. Niemand bietet uns die Stirn, denn wir werden uns rächen. Ich denk heute zurück an die schöne Zeit. Wir standen zusammen, die Brüder vereint. Keiner wird uns schlagen, keiner wird uns brechen. Niemand bietet uns die Stirn, denn wir werden uns rächen.